Ach Gott, wie graus mir vor dem Tod. Der Angstschweiß bricht mir aus vor Not. Kann dir die Seele im Leib uns morden? Was ist denn jählings aus mir worden? Hab immer doch in bösen Stunden mir irgendeinen Trost ausgefunden, war nie verlassen, ganz und gar, nie kein erbärmlich armer Narr. War immer wo doch noch ein Halt und hab's gewendet mit Gewalt. Sind allen meine Kräfte dahin und als verworren schon mein Sinn, dass ich kaum mehr besinnen kann, wer bin ich denn, der jedermann, der gleiche jedermann allzeit. Was ist dein Hand, was ist dein Kleid und was da steht auf diesem Platz, was ist mein Geld? Was ist mein Schatz, durch den ich jederzeit mit Macht hab alles stillen vor mich gebracht? Nun wird mir wohl, dass ich den See recht bei der Hand in meiner Nähe, wenn ich bei dem verharren kann. Ein Graus und Ängsten an. Wie aber, ich muss ja dorthin. Das kommt mir jählings in den Sinn. Der Mut war da. Es auf und dorthin gehen. Nicht ohne dich, du musst mit mir. Lass dich um alles nicht hinter mir. Du musst jetzt in ein anderes Haus. Auf mit dir!